Kapitel 8, Übung A13. Phonetik. Hören und wiederholen Sie. Kopfschmerzen. Schmerztablette. Halsschmerzen. Ratschläge. Ohrenschmerzen. Hausarzt. Rückenschmerzen. Zahnschmerzen. Hauptbahnhof. Zwei Bettzimmer. Mehrfamilienhaus. Mineralwasser. Weinflasche. Terminkalender. Ich habe Halsschmerzen. Der Arzt gibt Ratschläge. Ich nehme Schmerztabletten. Sind die Kopfschmerzen stark? Hast du Zahnschmerzen? Gehst du zum Hausarzt? Meine Rückenschmerzen sind weg.